So, meine Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind wieder ein bisschen zu spät. Ich bitte das wie immer zu entschuldigen. Wir haben hier im Radio schon angefangen. Unser Thema heute Nacht heißt, dieser Sex war ein Fehler. Ich frage euch, welchen Sex in eurem Leben bereut ihr am allermeisten? Welchen Sex würdet ihr am liebsten aus eurem Leben herausstreichen? Telefonnummer 0180 5678 111. Und ich unterhalte mich gerade mit Michael. Michael ist 24 und dem ist was ganz Blödes passiert. Der hat mit der Schwester seiner Freundin geschlafen. Er wohnt mit seiner Freundin zusammen. Und seitdem die Freundin das von ihrer Schwester erfahren hat, ist Funkstille zwischen den beiden. Michael, stimmt so, ne? Ja. Ja. Jetzt sag doch nochmal kurz, ich hatte dich gerade gefragt, wie hat deine Freundin auf dich reagiert, nachdem sie das von ihrer Schwester erfahren hat, dass du mit der Schwester gepennt hast? Ja, in dem Moment hat sie mich eigentlich nur angeschrien. Mhm. Ja. Und du hattest keine Gelegenheit? Sprechen, ich hatte keine Gelegenheit, bis heute noch nicht, einen Monat lang keine Gelegenheit, richtig mit ihr darüber zu sprechen. Ist ja eine harte Situation. Ihr wohnt zusammen. Ja. Und seit einem Monat ist Sendepause zwischen euch beiden. Ja. Du hast mir gerade gesagt, dass deine Freundin fast immer diese Sendung hier auch verfolgt. Ja. Im Fernsehen oder im Radio. Also ich hoffe mal, dass es heute aussieht. Ja. Dass ich wenigstens von meiner Seite ihr erzählen kann, was... Und du die Chance jetzt nutzen möchtest, sie, wenn es schon persönlich nicht geht, jetzt hier übers Fernsehen irgendwie anzusprechen, ihr etwas zu sagen. Dann bitteschön, Michael. Genau, ja. Yvonne, ich kann dir nur sagen, ich liebe dich wie vor, über alles. Es tut mir wahnsinnig leid, es hätte niemals dazu kommen dürfen. Ja. Und du kannst auch ganz klar sagen, Michael, dass du die Schwester deiner Freundin nicht liebst oder nicht verliebt bist. Nein, um Gottes Willen, nein. Es war ein einmaliger Unfall, sage ich jetzt mal, den du bitter bereust. Ja. Und dir sehr viel an Yvonne gelegen ist. Ja, und auf jeden Fall, allem, wir sind ja auch schon 3 Jahre zusammen und ich habe niemals irgendwie daran gedacht, an irgendwelche anderen Frauen oder sowas, niemals. Mhm. Weiß ich nicht, es war eigentlich, die letzten 3 Jahre waren so traumhaft. Was bietest du ihr an? Wie möchtest du es wieder gut machen? Hast du dir irgendwas überlegt? Wie möchte ich das wieder gut machen? Ja, mit dem Essen gut also kaum. Dein Essen ist ein bisschen popelig. Ja. Du musst jetzt was ganz Tolles sagen. Ich kann dir meine ganze Liebe schenken, die ich ihr bis jetzt auch geschenkt habe. Und ich denke mal, damit muss sie sich zufrieden geben, weil ich weiß nicht, wie man so einen Fehler wieder gut machen kann. Mhm. Also liebe Yvonne, falls du jetzt zuschauen solltest, das klingt doch schon recht nett von dem Michael. Ich meine, es ist übel, was da passiert ist. Übel von Seiten des Michaels, aber auch von Seiten der Schwester. Ne? Von beide gehören ja 2 Leute immer zu. Aber wenn dir an Michael auch viel gelegen ist, dann gib ihm doch nochmal eine Chance. Redet auf jeden Fall mal miteinander. Ne? Das ist auch, denke ich, das Allerwichtigste, wenn ihr jetzt 4 Wochen da euch gegenseitig angeschwiegen habt. Das ist ja Horror, ne? Horror. Ja, wirklich auch einen Monat lang, ist schon, weiß ich nicht. Wann kommt Yvonne denn nach Hause? Yvonne ist schon zu Hause. Ich bin beim Kollegen. Ach, du bist bei dem Kollegen, genau, so rum war das. Ja. Und du fährst aber nachher nach Hause. Ja. Ja, also drücken wir all die Daumen, hoffen darauf, dass Yvonne noch auf ist und dich in irgendeiner Weise anspricht. Ja. Michael. Und falls sie mir so noch nicht vergeben kann, wünsche ich mir von ihr trotzdem noch, dass sie wenigstens mit mir darüber redet. Okay. Ihr beiden, rauft euch mal zusammen. Ja. Tschüss, Michael. So, Mann. Ich tschüss. Danke dir. Tschüss. So, Freunde, das Thema heißt, dieser Sex war ein Fehler. Wenn ihr euch so zurückerinnert, an welche sexuelle Situation, kommt euch in den Kopf, wo es euch schaudert, wo ihr denkt, hätte ich das doch bloß nicht gemacht. Das möchte ich von euch wissen. 0180 5678 111, die Telefonnummer. Und die Faxnummer 0180 5678 110. Miriam ist dran. Miriam ist 18 Jahre alt. Ja, hallo, Miriam. Ja, Miriam. Ja, also meine Geschichte kurz und knapp. Ich bin seit letztem Jahr April mit meinem Freund, also mit dem bin ich heute noch zusammen, und hab also dann ein halbes Jahr gewartet und hab dann zum allerersten Mal überhaupt mit einem Jungen geschlafen, also auch mit ihm. Mhm. Und es war also nicht toll. Wie gesagt, ja, wie soll ich sagen? Also er hatte schon sexuelle Kontakte auch, zu einer Prostituierten. Mhm. Und wie alt ist er? Er ist 19, ein Jahr älter. Und ja, wie gesagt, er hat da nie irgendwie großes Geheimnis draus gemacht. Er hat mir auch alles immer erzählt. Nur, ja, es war also mit wenig Zärtlichkeit verbunden. Mhm. Ja, es war auch nicht so einfühlsam. Und ja, wir haben es also irgendwie dann immer so belassen. Mit Kondom ging es halt nicht, was super Risiko reich war, weil ich erstmal, wie gesagt, noch nie Sex hatte und ich wollte es einfach auch nicht. Du redest jetzt von dem ersten Mal, eurem ersten Mal. Ja, ne? Genau. Mhm. Ja, und mein erstes Mal. Und dein, ja, genau, dein genau, ersten Mal. Genau, mein erstes Mal überhaupt. Ja, und es ging auch einfach darum, ich meine, jeder stellt sich das einigermaßen romantisch vor, so sollte es eigentlich auch sein. Ja, das erste Mal ist manchmal nicht so sehr romantisch. Nee, eben. Und nein, und deswegen, also es war einfach so eine, ja, 0815-Nummer. Mhm. Er hat sich dann einfach umgedreht und ist dann, ja, mehr oder weniger eingeschlafen. Was nicht sehr nett ist von deinem Freund. Nein, finde ich auch nicht. Und ich, ja, ich muss dazu sagen, ich toleriere eigentlich ziemlich viel. Miriam, du ist ja seitdem ein bisschen Zeit verstrichen, ne? Ja. Ist es denn dann zu mehrmaligen Sex nochmal gekommen? Ja, doch. Und wie läuft es jetzt? Ja, wie läuft es jetzt? Also es ist immer noch nicht so, wie ich es mir vorstelle, kann ich sagen. Und ja, es ist einfach auch nicht so, dass ich da jetzt so super hohe Ansprüche habe. Mhm. Nein, aber es ist einfach nicht so, wie ich mir das vorstelle. Du solltest ruhig super hohe Ansprüche haben, finde ich. Es ist dein gutes Recht. Der Anspruch sollte lauten, dass es dir richtig Spaß macht, dass du es mit Leidenschaft machst und mit richtiger Freude auch. Ich gehe mal davon aus, dass du während dieser einigen Male auch noch keinen Orgasmus hattest mit deinem Freund. Also wenn ich ehrlich bin, ich glaube zweimal, aber... Doch, immerhin. Ja, immerhin, aber wie gesagt, wir haben also oft miteinander geschlafen und da relativiert sich das eigentlich nicht so. Nun heißt ja diese Sendung, dieser Sex war ein Fehler. Gehst du denn so weit und sagst, eigentlich hätte ich mit diesem, meinem Freund, gar nicht schlafen sollen? Ja, so krass gesagt eigentlich nicht. Nur, ich weiß nicht, also ich denke mal, der Zeitpunkt war irgendwie ein Fehler, aber mittlerweile würde ich auch so weit gehen, dass ich sagen würde, ob ein halbes Jahr gewartet oder ein Jahr, ich glaube, es wäre nicht so berauschend geworden. Also du meinst, wenn du noch ein bisschen gewartet hättest, wäre es für dich vielleicht auch schöner gewesen und du hättest dich mehr fallen lassen können? Ja, doch, denke ich mir mal. Mhm. Na gut, nur ist es passiert. Ja. Nun sage ich nochmal, Miriam, schraub deine Ansprüche nicht so runter. Ja. Du hast genauso ein Recht auf tollen, erfüllten Sex wie dein Freund. Ne? Er ist nicht der Mittelpunkt. Ihr beide seid der Mittelpunkt. Ja, das stimmt. Ne? Also da würde ich schon auf meine Rechte auch pochen. Ja, ist dein Spaß und deine Lust. Ja, nur er ist immer so derjenige. Also ich kann nicht so über meine Gefühle reden und das macht die Sache dann halt auch nicht so ganz toll für mich, weil, mein Gott, ich denke dann immer irgendwas Falsches zu sagen oder so. Nö. Und du hast hier jetzt auch schon mal drüber gesprochen. Ja. Ne? Ist ja auch schon mal was. Mit einem wildfremden Menschen, den du aus dem Radio, aus dem Fernsehen kennst. Ja, aber wie gesagt, manchmal fällt einem das doch leichter als klar, also mit natürlich. Ja, ja. Dennoch brauchst du da nicht unsicher zu sein. Du wirst nichts Falsches sagen und wenn du das ausdrückst, wie es in dir vorgeht, finde ich das sehr richtig und auch in Ordnung. Wenn ihm das nicht passt, dann passt es ihm halt nicht, aber du bist auf der richtigen Seite. Ja, nur weil ich immer denke, weil er mir so immer das Gefühl gibt, so, dass er mich überhaupt gar nicht liebt, so, weil ich meine, ich hatte davor einen Freund und aber ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Ja, weiß, dann ist auch schon, ja, dann ist schon was nicht in Ordnung. Wenn er dir das Gefühl gibt, dass er dich nicht besonders liebt, dann frag ihn mal irgendwann, liebst du mich eigentlich? Was bin ich für dich? Auch wenn du Angst vielleicht hast vor einer klaren Antwort, dass er Nein sagt. Wenn er Nein sagt, dann musst du die Konsequenzen ziehen. Aber lass dich nicht so niederträchtig, sage ich mal, behandeln von dem. Ja, und ich meine, okay, man geht davon aus, dass jemand dann die Wahrheit sagt. Und was ist, wenn er dann sagt, ja, ich liebe dich und denkt sich dann einen ganz anderen Teil? Egal, dabei. Lass es mal darauf ankommen, wie er reagiert und wie er. Und dann, man kann daraus ja auch einiges deuten. Ne, wenn jemand ganz spontan sagt, Mensch, spinnst du? Natürlich liebe ich dich sehr. Ja. Ne, oder wenn er so ein bisschen rumeiert und so. Also da kommen dann schon Informationen, mit denen du dann wieder irgendetwas anfangen kannst. Liebe Miriam, alles Gute für dich. Okay, ganz Lob nochmal an deine Sendung, die ist echt klasse. Danke, danke. Okay, tschüss. Dann tschüss. Sascha, 19 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Sascha. Mir fallen gleich spontan 200, 300 Situationen. 200, 300 Situationen? Ja, ich habe früher als Callboy gearbeitet. Du bist 19 Jahre alt, wann war denn früher? Zwischen Ende 17, Anfang 18 und so Anfang des 19. Lebensjahres. Also ich bin da gerade erst so, sag ich mal so. Also du bist jetzt raus aus dem Milieu? Ja, ja, so 5-6 Monate also draußen. Also knapp 2 Jahre gearbeitet? Mhm. Als Callboy, warst du Stricher? Ja, gut, also das kann man schon so sagen. Der krassere Ausdruck, ne? Ja, ja, eben. Also ich sag mal, ich war auch ein bisschen mehr besser organisiert. Wie hast du gearbeitet? Erzähl mal. Also ich habe in einem Bordell gearbeitet. Also eine Art Männerpuff. Ja, genau, kann man so sagen. Ja. Und es war dann eben mal so, dass dann die Gäste da vorbeikamen und dann saß man an der Theke. Mhm. Und der Kerl hat sich da einen ausgeguckt, den er toll fand, und dann ist mit dem eben mal aufs Zimmer gegangen. Mhm. Und so ein Kerl warst du dann manchmal, ein Junge. Ja, genau. Ja. Und im Nachhinein bereue ich das natürlich. Das hast du als Fulltime-Job wahrscheinlich gemacht, ne? Ja, ja, sicher. Wie bist du damals überhaupt rangekommen? Ja, das war, also ich habe in der Disco kennengelernt und wen hast du kennengelernt in der Disco? Na, irgendwen, der eben halt so in der Szene tätig war oder tätig ist. Mhm. Und der hat mir dann eben halt so 2-3 Stricherlokale gezeigt. Mhm. Und irgendwann so mit der Zeit habe ich mir gedacht, du brauchst Kohle und du bist auch von zu Hause weg. Ach, du hast da noch zu Hause gewohnt, zu der Zeit. Ja. Hast du noch, bist du noch zur Schule gegangen damals? Ja, genau, die habe ich dann abgebrochen. Mhm. Dann habe ich aber keinen Job gefunden und habe mir gedacht, probierst du das eben mal. Und war der Einstieg für dich, ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich auch schon ein gewichtiger Schritt ist, sowas zu machen und dann zum ersten Mal in Aktion zu treten. War das schwierig für dich damals? Erinnerst du dich an die ersten Freier? Ja, an den ersten kann ich mich erinnern, ja. Das war so ein alter, ekliger. Mhm. Und ich sag mal, für mich war das auch schwierig, da ich ja selbst eigentlich gar nicht schwul bin. Ach, du bist gar nicht schwul? Nee. Und ich werde nie vergessen, als ich damals mal von dem Gesundheitsamt kam, also man muss sich vorher immer so untersuchen lassen. Mhm. Und die ersten Schritte habe ich mir gedacht, jetzt bist du eine Hure, sozusagen. Mhm. Jetzt erzähl mir doch bitte mal, du sagst, du bist überhaupt nicht schwul. Nee. Nee. So, jetzt hast du deinen ersten Freier, deinen ersten Kunden, und du sagst dann, das ist ein alter, ekliger Kerl. Ja. Wie kriegst du denn da einen hoch, Mensch? Ja, ich sag mal, macht zum einen die Fantasie. Das gelingt dann? Ja, eigentlich schon. Also ich sag mal, man ist ja so mit 18, 19, da ist man ja schon sehr, weiß ich nicht, sehr aktiv. Also denke ich, das ja schon fast von allein. Mhm. Naja, nur gut. Aber trotzdem, nehmen wir mal an, du hast sogar einen recht attraktiven jungen Mann als Kunden. Du bist überhaupt nicht schwul. Kommt dir denn da nicht das Kotzen, wenn du mit einem Mann so intim umgehen musst? Nee, eigentlich nicht. Das wird dann irgendwann irgendwie eine routinierte Sache. Mhm. Also du hast sexuell während dieser Zeit eigentlich gar nichts empfunden? Nein, auf keinen Fall. Aber du hattest dann ja auch immer mit diesen Männern zusammen einen Orgasmus, ne? Ja, das kam drauf an. Also ich sag mal, entweder ging es nicht, weil ich mich da nicht überwinden konnte. Mhm. Oder das war schon Nummer 4 oder 5 an einem Tag. Mhm. Und irgendwann ist dann auch die Leistungsgrenze erreicht. Ja. Du erzählst es doch relativ locker. Warum war es denn dann so ein großer Fehler für dich? Na, ich sag mal, jetzt habe ich eine feste Freundin, zum einen. Und die hat auch ein kleines Kind. Mhm. Und ich sag mal, stell dir mal vor, das Kind wird 10 Jahre älter oder so und fragt dich dann über dein Leben aus und so. Ich meine, das zum anderen, weiß ich nicht, passiert es mir immer wieder, dass ich entweder irgendwelche alte Kollegen sozusagen oder eben halt Kunden wieder treffe, wo man dann auch sagt, ups, hallo, den kenne ich besser nicht, ne? Und dann dreht man sich schnell um. Und Also dir ist es eigentlich eher peinlich und unangenehm, in so einem Milieu gearbeitet zu haben, dann noch mit Männern, als denn, dass dir der Sex so zuwider war während der Zeit, weil du da ganz gut abschalten konntest, oder? Ja, sexuell, habe ich da also bestimmt auch einiges von getragen. Also ich sag mal so, die Einstellung zum Sex hat sich dadurch also auf jeden Fall geändert, weil die Einstellung ist einfach die, ich will jetzt Sex haben, also gib mir welchen. Mhm. Also wie ich das immer empfunden hatte. Mhm. Und auch emotional. Signal, sag ich mal, hat man da auf jeden Fall schon fette Probleme, sag ich mal. Was für ein Gefühl ist es, als stockheterosexueller Mann einem anderen Mann, das musstest du dann ja wahrscheinlich auch machen, einen zu blasen? Tja, Fischmarkt. Also zum Teil, also ja, wenn er nicht gerade gewaschen war oder so, das war schon zum Teil also sehr übel, also ich muss schon sagen, also dass ich da nicht gekotzt habe, war alles zum einen. Ja. Und zum anderen, hoffentlich kommt er bald. Hoffentlich kommt er bald, aber hoffentlich nicht in deinem Mund, sicher dann, ne? Oder? Nee, auf keinen Fall. Also sowas habe ich immer strengstens vermieden. Sascha, als du dich dann damals entschieden hast, so etwas zu machen, wieso bist du ins schwule Milieu gegangen und warum hast du nicht als Callboy für Frauen gearbeitet? Ja, das ist so eine Sache, ich sag mal, also ich bin ja auch nicht Arnold Schwarzenegger und so, und ich sag mal so mit knallmasker Figur. Ja, was meinst du? Im schwulen Milieu einfach besser rüber auch. Also ich sag mal, die haben ja alle irgendwas, also nicht alle, aber es gibt ja schon Leute, die haben so einen kleinen pädophilen Touch. Und klar, je jünger, desto besser, große Chancen hat man da wahrscheinlich, ne? Ja, eben. Also umso jünger man aussieht und so, umso weniger Haare man hat. Das hat zum Teil auch so geändert, dass ich mir dann sämtliche Körperbehaarung abgemacht habe, um einfach mich besser verkaufen zu können. Hast du überhaupt sehr viel Wert auf deinen Körper gelegt, dass du in der Zeit, sehr viel trainiert hast, Bodybuilding gemacht hast oder so? Ja, Bodybuilding weniger, aber ich bin zum Beispiel unter die Sonnenbank gegangen und hat mir irgendwelche komischen Schönheitscremes gekauft und so. Aber das hing auch viel damit zusammen, dass ich eben halt auch mit vielen Schwulen zusammen war. Und die da, sag ich mal, allgemein sehr auf ihr Äußerliches achten. War denn während dieser Zeit für dich auch Safer Sex absolut angesagt? Oder gab es da auch Ausnahmen, dass du gesagt hast, nee? Ja, was heißt Safer Sex? Das ist immer die Sache, ob man, ich sag mal so jetzt ganz krass gesagt, so nicht jeder Schwuler lässt sich in den Arsch ficken oder umgekehrt. Ja. Und ich sag mal, also in den seltensten Fällen ist das vorgekommen, dass da mal einer wollte. Ach so. Und ich habe das auch selten mit mir machen lassen. Aber wenn, dann mit Gummi. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das ist einfach Pflicht irgendwie, dass man sich selbst schuldig. Und ich sage, man hat ja auch alle zwei Wochen, hat man da auch seinen Doktor beim Gesundheitsamt, den man da besuchen muss und so. Und alle 8 Wochen gibt es einen Bluttest. Was war für dich während dieser Zeit beruflich ein Erfolgserlebnis? Erfolgserlebnis insofern, sage ich mal, wenn ich jetzt morgens zum Shopping gegangen bin, und habe, weiß ich nicht, mir eine Hose gekauft und bin dabei locker 500 Mark losgeworden. Da habe ich ganz genau im nächsten Moment gewusst, pass auf, Alter, die hast du heute Abend wieder drin. Wie viel hast du im Monat verdient? Ach, das ging bis zu 10 Mille ungefähr. Stange Geld, ne? Naja, bloß sag mal, das wird letzten Endes wird das alles verbraten. Das sind, also ich sag mal, von dem Geld habe ich jetzt, sag ich mal, nichts mehr. Nicht mal die Klamotten sind irgendwie übrig geblieben und so, durch viele Umziehen und so. Und ich sag mal, ganz ehrlich, Teil davon ist auch in Drogen geflossen. Ja. Also, ich glaube, dass man sich dann irgendwo mal dann betäubt hat. Koks oder was? Zum Beispiel, ja. Zum Beispiel, ja. Nun bist du wie lange draußen aus dem Job? Ein halbes Jahr. Was machst du jetzt im Moment? Im Moment bin ich Barmann. Bist du Barmann? Ja. Verdienst natürlich erheblich weniger Kohle, ne? Ich sag mal, über 2,5 komme ich da nicht raus. Und damit kommst du dann, hat das geklappt direkt, so Schlag auf Schlag? So von, nee, also nee. Ich sag mal, das hat mich ja auch, sag ich mal so, von der Entwicklung her hat mich das auch so bestimmt zurückgeworfen. Ich sag mal, in dem Alter haben andere eine Ausbildung gemacht oder dies oder jenes gemacht. Man hat ja auch so, sag ich mal, einen gewissen Standard und so. Also ich kann verstehen, dass du dich zu unserem Thema heute gemeldet hast. Ne? Dieser Sex war ein Fehler. Also auf jeden Fall. Also ich wünsche dir einen guten weiteren Durchstart jetzt in das neue Leben. Und vielleicht überlegst du mal, vielleicht noch du bist erst 19, vielleicht doch noch eine Lehre zu machen, Ausbildung, irgendwas. Ja, auf jeden Fall. Also aber dann hast du noch weniger Geld. Auch für Schule. Ja, oder sowas, genau, ja. Alles Gute, Sascha. Alles klar, danke. Tschüss. Okay, tschüss. So, meine Lieben, in Anbetracht der besonderen Woche, die wir haben, hier bei uns bei Domian, gibt es ab heute, morgen und übermorgen, 2 kleine Päuschen. Und jetzt machen wir das erste kleine Päuschen für heute. Domian Extra. 100% mehr Nähe zu Domian. Domian empfängt jetzt auch Besuch. Jeder kann hingehen und reden. Über jedes Thema. Treffpunkt: das Domian Extra Studio im Hahnentor. mitten auf dem Rudolfplatz, mitten in Köln. 100% mehr Domian. Bei Domian Extra. Live in der Nacht zwischen Freitag und Samstag. Vom 12. auf den 13. März. Von 0 bis 2 Uhr. Hingehen und reden. 100% Domian Extra. Ja, ihr Lieben, das ist die erste Talkshow im deutschen Fernsehen, Domian Extra, zu der man ganz einfach hingehen kann, wenn man Lust hat, sich zu unterhalten. Also wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, über welches Thema auch immer, kommt in der Nacht vom 12. auf 13. März, also diese Woche Freitag, nach Köln auf den Rudolfplatz. Da ist ein Studio, ein Domian-Studio aufgebaut und wir können uns unterhalten. So richtig Auge in Auge, damit ich euch endlich mal kennenlerne, nachdem ihr mich ja alle kennt. Also, das ist eine Chance. Es geht weiter, 1.25 Uhr mit Isabel. Und Isabel hat auch angerufen zu unserem Thema, dieser Sex war ein Fehler. 20 Jahre bist du alt, ne? Stimmt. Ja, ganz genau. Hi. Hallo. Erzähl mal. Ja, ich fange am besten mal ganz von vorne an. Ja. Und zwar war das so, ich wollte mich eigentlich mit meiner Freundin treffen. Mhm. Die war im selben Alter, das war also vor 2 Jahren. Da war ich 18 und bin ich zu ihr hingefahren. Und die war leider nicht da, die war irgendwie Besorgung machen. Und dann habe ich mich halt zur Mutter ins Wohnzimmer gesetzt, habe mich ein bisschen mit ihr unterhalten, habe halt gesehen, dass sie geweint hatte, verheult aussah. Und die Mutter von der Freundin? Ja, ganz genau. Mhm. Und ich habe also ein ziemlich gutes Verhältnis mit ihr gehabt. Also wir haben uns ab und zu mal unterhalten. Also wir waren uns nicht ganz fremd, sagen wir so. Ja, und dann hat sie mir halt angefangen zu erzählen, dass sie Stress mit ihrer Freundin hat, weil sie war lesbisch, also sie ist lesbisch. Mhm. Dass sie Probleme mit ihrer Freundin hat, dass sie sie betrogen hatte und so weiter, hat sie wieder angefangen zu weinen und ich habe sie halt in den Arm genommen, weil sie mir voll leid getan hat. Obwohl ich heterosexuell bin, kann ich doch wohl irgendwo nachvollziehen, wie es ist, wenn man betrogen wurde. Mhm. Ja, auf jeden Fall hat sie das wohl in irgendeiner Weise missverstanden, denke ich mal, weil sie dann plötzlich angefangen hat, über meinen Kopf zu streicheln. Er hat dann mein Gesicht in die Hand genommen, hat dann meinte dann zu mir, wie hübsch ich doch sei, was für schöne Augen ich hätte. Mhm. Ja, und in dem Moment kam dann irgendwie eine Art Interesse oder Neugier in mir auf. Ich weiß nicht, wie ich das so richtig beschreiben soll. Und auch vielleicht eine Art Mitleid, weil sie halt so deprimiert und also so down war. Also Mixtur wahrscheinlich, ne? Das ja, war, so war sowas in der Art. Auf jeden Fall war ich wie betäubt halt in dem Moment, in der Situation. Und 18 Jahre, ne, warst du da? Ja, 18 Jahre, ganz genau. Ja, auf jeden Fall ging es dann halt weiter. Sie hat dann angefangen, mich auszuziehen. Ja, und dann hatte ich halt Sex mit der Mutter meiner Freundin. Du hast es dann auch mitgemacht. Immer mit diesem zwiespältigen Gefühl von Neugier und Mitleid. Ja, und ganz genau. Und auch der Angst, vielleicht Nein zu sagen. Ganz ne? genau, das war es, weil ich habe gesehen, wie fertig sie war und ich wollte ihr nicht noch mehr wehtun. Da sie auch die Mutter von meiner Freundin war, war ich halt in einem totalen Zwiespalt, wie ich jetzt reagieren soll. Mhm. Einerseits, also am Anfang muss ich ehrlich sagen, war doch ein Reiz dabei, weil es war was ganz Neues, was ganz Besonderes. Ja, aber mit Ach, wie viel war das denn für dich, diese Frau ist ja dann erheblich älter gewesen als du? Ja, 35. Naja gut, das ist ein, aber immerhin. Und das war eine Frau, wo du heterosexuell bist. Ja. Wie war das für dich dann, sie anzufassen, sie zu streicheln, sie an ihrem Geschlechtsteil zu berühren? Ja, also ich muss ehrlich sagen, am Anfang habe ich überhaupt nichts gemacht. Da war sie doch die Aktivere. Mhm. Sie hat dann halt immer zwischendurch gesagt, ich möchte dir was zeigen. Und war dann auch zwischendurch wieder still. Und durch diese Stille habe ich auch immer Angst gehabt, die in irgendeiner Weise durchzubrechen. Ich bin jetzt ganz zittern, wo ich drüber rede. Mm-hmm. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie ich das genau erklären soll, was ich da für Gefühle hatte. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, je weiter es ging, desto mehr habe ich mich dagegen gesträubt. Mm-hmm. Wie weit ging es denn dann? Ja, also es ging so weit, dass sie sich dann auch angefangen hat, selber zu streicheln, weil ich halt totale Hemmungen hatte, sie anzufassen. Ich habe sie zwar oben an der Brust gestreichelt und auch etwas bin ich über die Scheide gegangen, halt, aber so richtig sie befriedigen, das konnte ich nicht. Das war für mich was total Neues. Dann hat sie halt angefangen, sich selber zu streicheln, hat dann auch die Augen zugemacht, hat dann auch ganz zum Schluss, muss ich sagen, total von mir abgelassen und ist dann auch selber gekommen und ich habe daneben gesessen und habe zugeguckt quasi. Also von mir aus kam so gut wie nichts, weil ich war auch total überrumpelt mit der Situation. Aber sie hat das wohl total toll empfunden. Das ist einmal passiert? Einmal. Wie ging denn dann so das Leben weiter, so mit dir und deiner Freundin? Ja, das ist ja dann das Problem gewesen. Sie hat das dann halt rausgefunden, weil ich konnte das absolut nicht für mich behalten. Ich dachte... Du hast es deiner Freundin erzählt? Ich habe sie erzählt, ja. Ich habe zwar lange dafür gebraucht, viel Überwindung hat das gekostet, aber ich habe sie dann im Nachhinein erzählt, was passiert ist. Ich habe versucht, ihr die Situation zu erklären. Hat sie es verstanden irgendwie? Verstanden, also in keinster Weise. Sie hat mir da auch in die Freundschaft gekündigt, dass das für sie ein krasser Vertrauensmissbrauch war. Aber wie schlimm, letztendlich war doch die Mutter schuld und nicht du. Die Mutter hat dich verführt als junges Mädchen. Ja, aber man hört doch immer den Spruch, zu sowas gehören immer zwei. Ja, na klar, aber in dem Fall, finde ich, ist ihre Rolle die aktivere. Und ja, ich habe ihr auch alles wahrheitsgemäß erzählt, also meiner Freundin. Sag mal, als die Session da zu Ende war, ne, und du dich verabschiedet hast von dieser Frau, hat die Frau irgendwas gesagt, hier, Isabel, das bleibt unter uns? Nee, gar nichts. Hatte die nicht auch Angst, dass das rauskommt dann zu ihrer Tochter? Also ich muss ehrlich sagen, sie ist ziemlich offen in der Hinsicht. Mhm. Also meine Freundin hat mir auch oft erzählt, dass sie im Nebenzimmer lag und die Mutter mit ihrer Freundin Geschlechtsverkehr gehabt hat. Und sie kennt auch diverse Spielzeuge von ihrer Mutter. Aber die Mutter hat ihre Tochter nie angefasst? Nee, überhaupt nicht. Also sie war ja auch vorher verheiratet, die Mutter, hat dann aber... letzten Endes festgestellt, dass sie homosexuell ist, aber nee, in der Hinsicht zu ihrer Tochter gar nicht. Ja. Also die Freundschaft ist in die Brüche gegangen, was ich sehr, sehr schade finde. Mhm. Sehr schade, die Reaktion von deiner Freundin. Ja. Du hast bis heute keinen Kontakt mehr dann zu ihr, gar nicht mehr. Mhm. Wenn du heute in dem Abstand von 2 Jahren an diese sexuelle Situation denkst mit dieser Frau, ist es heute schon so, dass es Ekel in dir hervorruft? Oh ja. Also jetzt, wo ich das so detailliert erzählt habe, habe ich wieder einen eiskalten Schauer bekommen. Mhm. Also dadurch auch, dass ich erst im Nachhinein gemerkt habe, dass ich mich da in irgendetwas habe reindrängen lassen. Mhm. Und, es war ja eben kein freiwilliges Experiment. Ne? Sonst könnte man ja sagen, okay, ich mach's mal. Ganz genau. Aber am Anfang, doch, muss ich doch ehrlich sagen, das kann ich nicht verleugnen, da war schon Interesse und Neugier, weil es war was ganz Neues, habe ich auch gerade schon gesagt. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass es so weit geht und dass sie das so ausnutzt, dass ich da... Also du machst dieser Frau auch Vorwürfe? Ja, auf jeden Fall. Ja, zu Recht auch. Sie ist auf die Ältere, Fall. Sie ist die Erfahrenere, sie hätte das nicht so machen dürfen, ne? Auf keinen Fall. Ja. Hast du diese Frau nochmal irgendwann gesehen? Nee, auch nicht. Wohnt ihr in einer Stadt? Nee. Mhm. Nee, nicht mehr. Das war ein Sex, den du als Fehler bezeichnest. Ne? Oh ja, und als großen Fehler. Höchstens, oder natürlich eigentlich zu entschuldigen, ist durch deine Unerfahrenheit und deine Jugend. Ne? Ja, ganz genau. Ja. Ich würde auch gerne an jeden appellieren, der soll sich weder homosexuell noch heterosexuell in irgendetwas reindrängen lassen, sei es aus Mitleid, sei es aus Angst. Man sollte in solchen Situationen immer versuchen, einen klaren Kopf zu bewahren, weil das ist was einem das ganze Leben lang verfolgt. Und auch als ich danach Geschlechtsverkehr mit Männern hatte, kamen diese Bilder immer vor Augen und diese Scheu. Und ich habe auch lange danach keinen richtigen Sex mehr haben können, weil es einfach mich zu viel Überwindung gekostet hat. Aber es ist jetzt einigermaßen so überstanden? Ja, doch. Ja. Ich hab mit meinem jetzigen Freund darüber geredet. Er hat es verstanden. Er hat mir sehr dabei geholfen, damit klarzukommen. Aber wie gesagt, nichts reindrängen lassen, weil ich weiß nicht, ob man es als eine Art Vergewaltigung nennen kann, aber im Endeffekt, wenn man drüber nachdenkt, wurde man einfach durch die Naivität und durch die Gutmütigkeit einfach total ausgenutzt. Isabel, viel Spaß jetzt mit den Männern in Zukunft. Und wenn das alles natürlich freiwillig läuft, ne? wie du es gesagt hast. Ja, ganz genau. Alles Gute. Gut, danke dir. Tschüss, Isabel. Tschüss. Ciao. Judith, 20 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo. Dieser Sex war ein Fehler. Ja, genau. Also, ich fange mal ganz von vorne an. Also, ich hatte eine Beziehung, eine feste Beziehung. Ja. Und dann haben wir uns irgendwann so gestritten, dann sind wir dann irgendwie ein paar Wochen aufeinander gewesen. In der Zeit habe ich halt in der Disco jemanden kennengelernt, hatte dann mit dem One-Night-Stand leider ungeschützt. Mhm. Ja, und dann bin ich halt schwanger geworden und jetzt habe ich halt ein Kind und mein jetziger Mann weiß halt davon nichts. Der weiß davon nichts? Der denkt, dass das sein Kind ist? Ja. Ja. Also ist das der Mann, von dem du gerade am Anfang erzählt hast, dass du mit dem wieder zusammengekommen bist? Genau. Mhm. Wie alt ist das Kind mittlerweile? Ein Jahr. Und du trägst diese große Lüge mit dir herum? Ja, genau. Wie geht es dir dabei? Sehr mies. Ja, das glaube ich. Sehr mies. Das glaube ich. Tja. Das war wahrscheinlich während der Schwangerschaft schon schrecklich, ja, genau. Wenn er sich liebevoll um dich bemüht hat, ja. Bei der Geburt. Genau. Nachher? Ja, das war also sehr schlimm und das ist jetzt auch noch immer sehr schlimm. Warum hast du dich da so hineinbegeben in diese Lüge? Warum? Ja, ich weiß auch nicht. Also ich habe erst gedacht, also ich habe erstmal erfahren, im dritten Monat erst, dass ich schwanger war. Und ich habe ein paar Sekunden eigentlich nur darüber nachgedacht, es irgendwie wegmachen zu lassen, aber dann habe ich gedacht, nee, also das kannst du nicht, das kannst du mit dir selber nicht vereinbaren. Und du hattest nicht getraut, es deinem Freund zu sagen? Nee. Aber das wäre ja gar nicht so schlimm gewesen, weil in dieser Zeit ihr ja gar nicht zusammen wart. Ja, stimmt schon, aber ja, ich weiß nicht, aber ich habe gedacht, ja, ich habe ihn gerade wieder erobert und dann verlässt er mich wieder vielleicht oder so. Und da hatte ich dann so große Angst, dass ich ihm nicht gesagt habe oder nicht sagen konnte. Ich erahne kaum, oder ich kann es mir kaum vorstellen, was für ein riesiges, schlechtes Gewissen du ständig offensichtlich haben musst. Ne? Ja, stimmt. Wer weiß das denn überhaupt? Keiner. Keiner? Nein, niemand. Du hast auch keine Sorge, dass dein Freund Mann dich jetzt hier hört und erkennt? Nee. Also schläft er nebenan, oder? Ja, genau. Der hält das nicht. Und die Schwiegereltern denken auch, sie sind Oma und Opa? Genau, genau. Und deine Eltern? Sorgen sich lieb um das Kind und oh, machen Judith. Alles und so. Ja. Mann. Ein bisschen scheiße. Ein bisschen sehr viel scheiße. Wie soll das denn weitergehen? Ja, das weiß ich eben nicht. Und wenn jeder Tag, der vergeht, ist schlimm. Ne? Und jeder Tag, der vergeht, verkompliziert die ganze Angelegenheit immer mehr. Genau. Ich meine, jetzt ist das Kind halt schon ein Jahr alt. Und weiß denn der wirkliche Vater, dass er ein Kind hat? Nee, also mit dem hatte ich nur einmal in Kontakt und ich weiß auch gar nicht, wo der ist und wo der wohnt und wie der heißt und so. Also das weiß er also nicht. Da hast du aber erhebliche Scheiße gebaut. Ja, aber ganz gewaltig. Mhm. Du betrügst deinen Mann, du betrügst die Familie. Ja. Und du betrügst vielleicht, letztendlich nicht vielleicht, du betrügst auch das Kind, Mensch. Ja, mein Kind, genau. Irgendwann wird dieses Kind fragen, wer ist mein Vater? Ja, stimmt. Und da habe ich eigentlich am meisten Angst vor, ne? Dann ist, weiß ich nicht, wenn das Kind dann irgendwann mal, muss ja nicht sein, aber kann ja, wenn irgendwie eine Krankheit kriegt oder so, dann irgendwie die Eltern oder die Vorfahren irgendwie da irgendwie gefordert sind oder so. Da habe ich halt am meisten Angst vor, dass dann irgendwie ja alles aufliegt und dann halt rauskommt, dass es gar nicht von ihm ist. Ne? Wie war denn das? Warst du zur Entbindung im Krankenhaus? Ja. Wenn man dann nach Hause kommt, so als normales Paar ist das ja was Besonderes und das muss doch alles im Schatten für dich abgelaufen sein, ne? Das muss doch immer ein Schatten über allem gelegen haben. Ja, stimmt auch, aber ich komme irgendwie auch nicht mehr so ganz klar, aber es ist schon ein bisschen scheiße. Hast du denn, welche Modelle spielst du denn so durch? Es gibt ja das Modell, ich bleibe bei der Lüge bis ans Ende der Tage, dann gibt es das andere Modell, ich sage es ihm. Also ich habe schon darüber nachgedacht, es ihm zu sagen. Ich habe auch wahnsinnige Angst, ihn zu verlieren. Ne? Was meinst du? Du kennst ihn ja nur sehr gut, wie er darauf reagieren würde. Er wird mich sofort verlassen, das weiß ich. Ja, ich würde es auch tun. Ich hätte dich nicht verlassen, wenn du es mir damals gesagt hast. Ja. Aber nun ist das passiert. Das ist jetzt auch müßig, darüber zu reden. Ja, genau. Es geht jetzt darum, was machst du aus der jetzigen Situation. Ne? Ja. Oh Mann. Tja. Ich deute jetzt mal ein bisschen über. Kann es sein, dass du hier angerufen hast, so ganz in der ganz tiefen Hoffnung, dass dich vielleicht doch jemand erkennt und dass es rauskommt? Vielleicht irgendein Verwandter, der dich an der Stimme erkennt und du diese Last genommen bekommst? Ja, könnte schon sein. Also ich kann auch irgendwie gar nichts mehr so weitermachen, weil mir das alles vielleicht auf über den Kopf wächst. Und ich weiß halt nicht mehr, wie ich meinem Mann auch gegenüberstehen soll und ihm mit ruhigem Gewissen sagen soll, ja, nee, das ist jetzt deine Tochter. Aber immer, wenn er sagt, ja, Papa kommt und tut und macht und so, das ist also ganz schrecklich. Ich meine, es könnte ja vielleicht sein, Judith, ich weiß es nicht. Ich meine, du kennst ihn viel, viel, viel besser, aber manchmal kann man einen Menschen, auch wenn man ihn gut kennt, nicht so vorhersagen. Vielleicht liebt er dich ja so sehr, dass er dir sogar das verzeihen könnte. Nee, also da kenne ich ihn dann irgendwie doch schon besser, weil das würde er nicht machen. Also da wird er sagen, nee, jetzt reicht und wäre weg. Ja, das weiß ich ganz genau. Er hat schon ein paar Mal gesagt, dass er, wenn er irgendwie rauskriegen will, dass ich mal irgendwie betrogen habe und so. Aber ich meine, wir waren ja in diesen paar Wochen, wo wir eigentlich eben, also wir waren ja nicht richtig aufeinander, wir haben uns noch nicht gesehen, ne? Ja gut, aber da wäre es wirklich zu verzeihen gewesen, dass du da sowas gemacht hast, ne? Ja gut, aber ich glaube ihm, er verzeiht mir das nicht. Ja, wobei es gar nicht jetzt um diesen One-Night-Stand geht, sondern um das, was jetzt daraus entstanden ist. Genau, ne? Genau. Also Judith, ich finde, das ist jetzt ein ganz harter Satz, weil ich weiß, dass das wahrscheinlich radikal in dein Leben eingreifen würde. Ich finde, dass man mit so einer Lüge nicht leben darf. Mhm. Wegen dir, wegen des Kindes, aber auch wegen dir. Ja, auch wegen dir. Ich gehe dadurch auch irgendwie zugrunde und ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich klarkommen soll irgendwie, ne? Irgendwann kannst du nicht mehr in den Spiegel gucken morgens. Nee, und denkst, was bin ich, was bin ich? Das ist schon schwierig. Ja, ne? Ja. Wahrscheinlich wirst du ganz bitterböse das ausbaden müssen, was du da eingebrockt hast. Ja, glaube ich aber auch. Ja, gut. Jetzt habe ich dir meine Meinung gesagt. Das wusstest du wahrscheinlich vorher aber auch schon. Du denkst du ja auch, ne? Ja, genau. Mhm. Also irgendwann werde ich mir sagen müssen, früher oder später. Und ich denke mal, das werde ich früher machen als später. Ich kann auch schon nicht weitermachen. Also in letzter Zeit ist das ganz schlimm geworden. Da habe ich immer gedacht, oh nein, und irgendwann kommt das raus und dann ist sowieso alles vorbei. Und wir können ja mal gerne Judith in Kontakt bleiben. Ja. Solltest du ihm das jetzt mal in der nächsten Zeit sagen, ja. Ruf mich doch nochmal an. Ich werde mich natürlich an dich erinnern, an diese Geschichte. Ja, mache ich. Alles Gute. Alles klar, danke schön. Tschüss, Judith. Tschüss. So, ihr Lieben, jetzt haben wir 1.41 Uhr und 17 Sekunden und jetzt machen wir unsere zweite kleine Pause. Domian Extra. 100% mehr Nähe zu Domian. Domian empfängt jetzt auch Besuch. Jeder kann hingehen und reden. Über jedes Thema. Treffpunkt. Das Domian Extra Studio im Hahnentor. Mitten auf dem Rudolfplatz, mitten in Köln. 100% mehr Domian. Bei Domian Extra. Live in der Nacht zwischen Freitag und Samstag. Vom 12. auf den 13. März. Von 0 bis 2 Uhr. Hingehen und reden. 100% Domian Extra. Und wir machen weiter mit unserem Thema. Dieser Sex war ein Fehler und ich begrüße ganz herzlich die Sandra. Und die Sandra ist 21. Ja, hallo Domian. Hallo Sandra. Ja, ich rufe an zu deinem Thema, weil mir vor ein paar Jahren was ganz Übles passiert ist. Also ich muss erzählen, meine Mutter hatte damals einen Freund, also meine Eltern sind geschieden und hatte dann einen Freund gehabt und irgendwann kamen die mal, also der Freund und noch zwei Kumpel von ihm kamen abends vorbei bei uns und haben noch was zu trinken mit gehabt. Dann waren wir in der Küche gesessen mit meiner Mutter dann auch noch und zwei Freundinnen von mir, haben ein bisschen Karten gespielt und irgendwann sagte meine Mutter dann, ja, sie geht jetzt ins Bett, weil sie morgen arbeiten muss. Ja. Wir sind dann rüber ins Wohnzimmer und haben noch ein bisschen Fernsehen geguckt und irgendwie hat sich da was ganz Dummes angebahnt. Der eine Kumpel hat was mit meiner Freundin angefangen und der Freund von meiner Mutter, auf einmal hat er mich dann geküsst und ist dann so bei mir so unter das T-Shirt und so. Und der Freund der Mutter? Der Freund der Mutter, ja. Und ich meine, ich habe mir da auch irgendwie in dem Moment nichts dabei gedacht irgendwie. Ich weiß auch nicht, also ich war irgendwie ausgeschaltet in dem Moment. Aber du warst nicht betrunken? Ein bisschen, ja. Also ne? Würde ich lügen, wenn ich jetzt Nein sage. Aber nicht Sturze zu, ne? Nee, also das auf keinen Fall, nee, ne? das war ich nicht, nee. Also ich wusste eigentlich im Endeffekt schon noch, was ich getan habe. Wie viele Jahre ist das genau eigentlich her? Das ist jetzt 6 Jahre her. Ach, 6, da warst du 15 Jahre erst alt. Mhm, ja. Und dann, das Dumme natürlich war dann auch, dann, also ich meine, das ging einige Zeit, keine Ahnung, wie lange das gegangen ist, und auf irgendwann platzte dann meine Mutter in das Zimmer. Und das war natürlich dann der Schock pur. Bei also, was hat sie euch denn erwischt? Wie weit war es denn schon gegangen? Ja, also eigentlich nicht weit. Wir haben uns eigentlich nur geküsst und die T-Shirts haben wir ausgezogen gehabt. Also eigentlich, also jetzt sage ich im Nachhinein, Gott sei Dank ist sie rechtzeitig reingekommen, weil ich weiß nicht, wie lange das noch, also ob ich da weitergegangen wäre oder nicht, weil ich war ja damals noch so jung. Dennoch, für deine Mutter ist das natürlich krass, ne? Das zu sehen, dass ihre Tochter da mit nackten Brüsten sitzt und ihr eigener Freund sich mit der Tochter beschäftigt. Ne? Das gab damals auch tierisch Stress. Meine Mutter, die die hat nur noch wild rumgeschrien in der Wohnung und ich wusste auch nicht mehr so, ich dachte nur, Gott, oh Gott, was habe ich getan? Und der Freund, der saß dann, also von meiner Mutter, der saß dann auch nur wortlos da und keiner wusste so recht in dem Augenblick, was er sagen sollte. Also sie hatten dann einfach das rausgeschmissen, dann noch in der Nacht und ja, dann gab es erstmal einen Monat lang Funkstelle zwischen mir und meiner Mutter. Und ich meine, das Üble war, ich wohnte ja da in der Wohnung. Hat deine Mutter dir denn auch Vorwürfe damals gemacht? Ja, klar. Doch. Das war ein ganz eicher Vertrauensbruch. Wem hat sie denn mehr Vorwürfe gemacht? Dir oder ihrem Freund? Das weiß ich heute noch nicht, weil wir haben uns da nie irgendwie drüber großartig unterhalten. Sind die beiden denn dann verbandelt geblieben, der Freund? Nee. Das war von dem Abend an war das aus. Ach so. Das war gelaufen. Na immerhin, das ist ja schon mal gut, dass sie das gemacht hat. Das Problem ist halt nur, weil der Freund oder der Ex, der damalige Lebensgefährte, sage ich jetzt mal, von meiner Mutter, der ist ein Bekannter von meiner Tante und meinem Onkel und ich meine, wir laufen uns halt noch ab und zu über den Weg. Und ich meine, es ist schon irgendwo komisch. Also nicht zur Entschuldigung, dafür gibt es, finde ich, keine Entschuldigung. War er denn sehr betrunken? Ich will es nur wissen, so zur Information. Also oh Gott, das kann man mit 15 nicht so gut beurteilen. Nee, kann man nicht, ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er sternhagelvoll war, das würde ich nicht sagen. Aber selbst wenn das gewesen wäre, ne, ist es finde ich, das kann man auch damit nicht entschuldigen. Ja, klar. Weil er wäre bestimmt weitergegangen, ne? Also ich weiß auch nicht, was da in dem Moment in mich gefahren ist. Also ich finde das irgendwie auch schockierend von mir, was ich da getan habe. Ja. Meiner Mutter gegenüber. Ja, sehe ich auch so. Aber auch hier nochmal wie der Fall von vorhin, du warst sehr jung, die Anruferin war 18, du warst erst 15. Ja. Ne? Du hast dann mit diesem Mann auch nie mehr gesprochen. Doch, gesprochen schon, aber halt nur so oberflächlich. Ja, nicht darüber gesprochen. Überhaupt nicht, würde ich nicht tun. Nee. Aber es wäre ja auch noch wiederum ein netter Zug von ihm gewesen, wenn er dir beispielsweise einen Brief geschrieben hätte und hätte sich entschuldigt oder irgend sowas. Aber das ist nie passiert so. Nee, überhaupt nicht. Ich denke, dass das war ihm auch irgendwie jetzt im Nachhinein, ich meine, okay, es ist 6 Jahre her, aber der bringt auch jetzt nur noch ein Hallo raus. Also ich denke, das war ihm auch schon oberpeinlich. Und also du wirst sagen, dieser Fast-Sex war ein erheblicher Fehler. War ein erheblicher Vertrauensbruch, weil also ich habe die Hölle durchgemacht. Ich wusste echt nicht mehr, was ich machen sollte damals zu der Zeit. Wie lange hat es denn gedauert, bis deine Mutter sich dann wieder mit dir gut, dass sich das wieder eingerenkt hat? Dass sich das so richtig wieder eingerenkt hat? Oh, das hat lange gedauert. Das hat das hat garantiert 1,5 Jahre gedauert, bis ich mich auch richtig wieder mit ihr, also jetzt, wenn ich dann Freunde hatte oder so, mich dann mit ihr unterhalten konnte, also wirklich offen mit ihr unterhalten konnte, dass ich mich ihr quasi anvertraut habe oder so. Das hat lange gedauert. Und so richtig gut verstanden haben wir uns dann eigentlich, wo ich mit 18 ausgezogen bin. Ah ja. Wie so oft, wenn man ausgezogen ist, geht es dann besser mit den Eltern. Ja. Sandra, ich danke dir für deinen Anruf und dass du mir das erzählt hast. Jo. Und schöne Grüße. Jo, mach ich. Tschüss. Tschüss. Stefan, 33 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hallo Stefan. Grüß dich. Na? Du bereust auch irgendwas in Sachen Sex. Ja, was ganz gewaltig. Was ganz gewaltig, erzähl mal. Und zwar muss ich erzählen, ich bin seit meinem 16. Lebensjahr schwul. Ja. Ich habe das mit 14 gemerkt und seit meinem 16. Lebensjahr lebe ich das aus, also habe Kontakte gekriegt. Und als die Sache mit AIDS aufkam, 82, habe ich also immer mich geschützt. Ich habe früher auf Spermaschlucken gestanden und so Sachen. Und ich war dann bei der Blutspende. Ja. Und war negativ. Ich bin dann jede Woche zur Plasmapherese gegangen, zur Plasmaspende. Ja. Und war immer negativ und habe mir dann irgendwann auch gesagt, ich bin negativ und möchte negativ bleiben. Und habe alles unterdrückt an Sexualität, was ansteckend ist. Ja. Jetzt kommt dazu, dass ich in meinem ganzen Leben niemals Fantasien hatte auf Analverkehr. Mir macht das keinen Spaß, habe ich gedacht. Und ich habe Angst gehabt, dass es wehtut. Und auch aktiv jemanden zu bumsen, wollte ich auch nicht. Ich habe also ganz andere Fantasien gehabt. Und jetzt kommt der Clou. Ich habe also 1989 einen Typ kennengelernt in einem Pornokino. Und bin auf dem so abgefahren und habe mich von dem bumsen lassen. Ein einziges Mal. Ohne Gummis. Ohne Gummi. und bin jetzt positiv seit 10 Jahren. Von dem einen einzigen Mal. Von genau, dem einen einzigen genau, Mal, ja. Genau so kann es halt gehen, ne? Genau so kann es passieren. Ja. Hm. Kannst und du heute denke ich natürlich schon, dass das also ein Riesenfehler war. Also allerdings, ja. Allerdings. Du bist seit 10 Jahren positiv. Ja. Wie geht es dir? Mir geht es eigentlich sehr gut. Ja. Also, ich habe also klasse Blutwerte. Ich habe einen hervorragenden Arzt. Ja. Der ist in unserer Stadt, ist der also... Nimmst du Medikamente? Nein. Nein, also es läuft alles ganz normal. Du läuft alles noch ganz du normal, lebst ja. gesund wahrscheinlich, ne? Und schont sich ein bisschen, oder? Also, ja, schon. Ja, klar. Ja, genau. Ja. Ja. Mhm. Mensch, als du das damals erfahren hast, da muss doch in einem erstmal eine Welt zusammenbrechen, dass man wegen so einer... Also ich könnte mir vorstellen, wenn einem das vielleicht passiert mit einem Menschen, den man abgöttisch liebt... Hat das vielleicht noch einen anderen Stellenwert? Ja, eben. Ne? Ja. Also wenn man so ein Porno geht mit irgendwem, weil man einfach nur, weil die Geile halt mit einem durchgegangen ist, ja. Ist da auch nicht für dich eine ganze Welt zusammengebrochen? Ja, doch schon. Ich habe das ja nicht so gleich erfahren. Das ging ja über Umwege. Ich habe nur bei der Spende angerufen, bei der Firma, wo ich gespendet habe. Es war so eine Firma in unserer Stadt. Und die haben mir dann an dem, ich hatte immer den Termin mittwochs und habe mittwochs wieder angerufen. Auf einmal hieß es dann, ich kann heute nicht zum Spenden kommen, weil ein Wert noch nicht da ist, hat es geheißen. Dann hatte ich instinktiv schon gespürt, dass was nicht stimmt, weil 4 Wochen zuvor hatte ich nämlich eine Infektion gehabt mit Schüttelfrost und das übliche halt, ja, ja. Die Symptome. Also es war, Schock. Ja, nur war damals, als du die Diagnose bekommen hast, die Medizin ja noch nicht so weit, wie sie heute Gott sei Dank ist, ja, sicher, in der AIDS-Therapie, ja. Ging dir damals gleich in den Kopf, das war's jetzt, ich werde bald sterben? Ja, also ich muss sagen, Domian, die ersten 2-3 Jahre, das möchte ich niemand wünschen, also das war furchtbar. Ich habe es aber dann seelisch schon mal geschafft durch meine Mutter, die ist Krankenschwester, kennt sich sehr gut aus, die hat alle Fortbildungen mitgemacht. Und auch meine Freunde wussten dann alle Bescheid. Ich habe also alle mit der Zeit eingeweiht und die haben alle ganz toll reagiert. Du hast gesagt, die ersten Jahre, das würdest du keinem wünschen. Was war das Schlimmste für dich in diesen ersten Jahren? Todesangst. Ich habe dann was anderes gemacht. Ich bin dann von jetzt auf nachher in eine Großstadt gezogen, 89. Habe alle Hürden hinter mir abgebrochen und habe dann Panik gekriegt. Ich muss sterben. Und bin dann in eine ganz große Stadt gezogen und... Ja, und dann habe ich halt erstmal gelebt. Ich habe einen super Job gehabt und habe auch das Nachtleben dann halt genossen. Wie hast du denn deine Sexualität dann ausgelebt? Offen? Sprich, hast du den Leuten das immer gesagt, dass du positiv bist? Nein, das habe ich nicht gemacht, weil ich damit einfach nicht zurechtkam. Aber ich habe immer jeden geschützt, mit dem ich was gehabt hatte. Also hast du immer ein Auge drauf geworfen, dass auf jeden Fall dass nichts passieren hätte können? Ja klar, es gibt ja eigentlich nur zwei. Ich bin da ein bisschen durch meinen Arzt mit dem Kameraden. Und der hat mich ganz genau aufgeklärt. Bin auch immer auf dem neuesten Stand. Also solange ich keinen Analverkehr habe und geschützt mit jemand und quasi niemand in den Mund spritze, kann nichts passieren. Ne? Wie lebst du heute deine Sexualität? Gehst du heute offener damit um und sagst den Leuten das? Oder bist du in einer Beziehung sogar? Ich bin im Moment nicht in einer Beziehung, leider nein. Ist das nach wie vor, dass du das geheim hältst, oder? Das kommt drauf an. Ich habe halt gemerkt, ich habe ein Sexleben, das nicht so toll ist eigentlich im Moment. Ich bin nicht ganz schlank und die Mehrheit der Schwulen steht halt auf schlank. Das heißt, wenn ich dann halt mal eine sexuelle Erfahrung habe, und dann wege ich ab, ob ich es sage oder nicht. Aber ich bleibe da immer dabei, ich hätte ein schlechtes Gewissen. Ich bin auch sehr gläubig. Und vor Gott und so hätte ich also ein schlechtes Gewissen, dass ich da jemand anstecke. Das gibt es, das mache ich also nicht. Also ich habe da ja einen Standpunkt, der schon sehr polarisierend hier gewirkt hat in der Sendung. Ich verlange das eigentlich von meinem Partner, dass er mir offen sagt, was mit ihm los ist. Ich finde, das gehört zum fairen Verhalten dazu. Ja klar, also wenn das kein One-Night-Stand ist, sage ich es auf jeden Fall. Ja, auch bei einem One-Night-Stand, finde ich. Dieser Sex war ein Fehler, das ist natürlich dann sehr, sehr zutreffend, ne? Für dein Leben und für deine Geschichte. Ja, zumal das Kuriose ist ja, weil ich überhaupt nicht auf Analverkehr stehe. Und dann machst du es ein einziges Mal und dann... Ein einziges Mal, wie das Dumme ist, es war in einem Kino gewesen. Ich hätte ja nur an die Kasse gehen brauchen und hätte mir ein Kondom kaufen müssen. Wie erklärst du dir das denn, dass du da so nachlässig warst? Wirklich aus deinem Held? Es hat alles ausgesetzt. Mhm. Und vielleicht einige Zuschauer, die oder Zuhörer, die jetzt die Sendung verfolgen, kann ich nur sagen, also dass sie aufpassen sollen, auch wenn man geil ist, dass man daran denkt. Ja. Also ich würde es heute auf jeden Fall anders machen. Ja. Ich predige dieses Jahr auch endlos hier, Stefan. Und ja, ich habe also deine Sendung schon sehr, sehr oft gesehen und bin sehr begeisterter Zuschauer. Vielen Dank. Und bin immer ganz entsetzt, wenn Leute, auch junge Leute oder heterosexuelle Leute, da so nachlässig mit umgehen, wo die Aufklärung ja nun so gut gelaufen ist in Deutschland, dass man sich eben schützen kann. Und ein langes Thema und immer wieder passiert es dann halt doch. Es ist aber immer noch so, Domian, dass ich, weil du eben es mir nahegelegt hast, das zu sagen, es ist noch nicht so weit, dass die Schwulen oder Bisexuelle sich damit richtig auskennen. Ich meine einfach, es müsste noch mehr Aufklärungsarbeit geleistet werden. Ich stimme dir vollkommen zu. Weil es ist schon oft passiert, dass ich jemand am gesagt habe, ich bin positiv. Mhm. Und dann, und die gehen laufen, ne? Da war nichts mehr. Ja, das ist natürlich auch völlig bescheuert. Also ich finde auch, ich habe ja große Hoffnung gesetzt und setze diese Hoffnung immer noch in unsere neue Bundesregierung, dass das Gesundheitsministerium wieder, wie wir das mal hatten damals, eine große Aufklärungskampagne nochmal in Sachen AIDS in die Welt setzt und in die Wege leitet. Ich hoffe das sehr. Ja, das wäre auf jeden Fall toll, also das wäre spitze. Lieber Stefan, ich wünsche dir alles Gute und vor allen Dingen richtig gute Gesundheit. Und auf das ja, ich bin, also mein Arzt, muss nur kurz hinterher schicken, mein Arzt sagt, ich wäre ein Longtime-Survivor, Langzeit-infiziert. Ja. Ich habe also super Werte und nach 10 Jahren kann man also nur davon träumen. Ich wünsche, dass die super Werte noch ganz, ganz, ganz, ganz, ganz lange anhalten. Okay, Domian. Tschüss, Stefan. Tschüss. Tschüss. Jetzt kommt Frank und Frank ist 25. Ja, schönen guten Abend, Jürgen. Schönen guten Abend, Frank. Ja, mir ist mal was Saudummes passiert beim Sex, den ich bereue, und das war vor ungefähr 7 Monaten. Mhm. Kurz zur Geschichte, ich habe also eine Frau kennengelernt in einer Kneipe. Mhm. Dann haben wir uns näher kennengelernt und dann sind wir zu ihr gefahren, dann haben wir Sex gehabt, den schlechtesten Sex in meinem Leben, den ich jemals hatte. Das war weg. Den schlechtesten Sex? Ja. Warum? Ja, es war einfach schlecht. Ja. Braucht man nicht mehr beschreiben, das war richtig schlechter Sex. Also sie hat es nicht gebracht, oder was? Genau, aber das ist auch gar nicht der Punkt. Ja. Am nächsten Morgen gehe ich zur Toilette bei mir und beim Wasserlassen brennt es fürchterlich, mir nichts beigedacht. Ich habe es nicht verstanden. Was ist am nächsten Morgen? Beim Wasserlassen. Beim Wasserlassen, Er hat fürchterlich gebrannt und dann ging es los. Nach 1-2 Tagen habe ich da so Pocken am Penis bekommen, die dann so geschwürig zerfallen sind. Mhm. In der Tat I. Und ich habe mir also wahnsinnige Sorgen gemacht, bin dann zum Hautarzt gegangen. Mhm. Mit der Diagnose Herpes genitalis. Also ich habe mir da eine dicke, fette Geschlechtskrankheit eingefangen. Und das für einen Sex, der auch noch völlig, völlig belanglos war? Ja, in der Tat. Und der Obergag ist der, ein Kollege von mir, also ein Freund von mir, hatte eine Woche vorher mit genau dieser gleichen Frau ebenfalls Sex. Und ich gehe auch davon aus, dass du mit dieser Frau ohne Gummis geschlafen hast. Dummerweise ja. Dummerweise ja, womit wir wieder beim Thema sind. Ja, viel getrunken und gedacht, naja, geht schon gut, wie immer, aber scheiße. Ja, und dann habe ich den Freund angerufen und ihn quasi zur Rede gestellt. Und er war so, nee, und ich habe da nichts. Und dann ist er rausgerückt mit der Sprache und siehe da, er hatte genau das gleiche wie ich. Mhm. Also ihr beide habt euch das von der Frau geholt? In der Tat, ja. Und warum lachst du? Ja, weil es so geklappt ist, weil ich mich immer noch fragen kann, wie das nur passiert ist. Sowas Dummes. Aber es ist passiert. Wie war denn dann die Therapie? War das kompliziert? Nee, ne? Ja, also die Ärztin war super nett. Das war schon mal ganz wichtig und hat mir dann erstmal was erklärt über Safer Sex und so weiter und so, das Übliche, was man halt kennt. Und dann habe ich eine Salbe bekommen. Das Problem war nur, dass meine Freundin zu der Zeit im Urlaub war. Ach, du warst ja noch in einer Beziehung zu der Zeit. Ja, zu dieser Zeit. Dummerweise, ja. Wir wollen flüstern, damit die Freundin das nicht hört. Ja, die liegt mir an. Ja, also 4 Tage später kam sie wieder und wir sind dann auch direkt wieder in Urlaub gefahren, verreist. Und jetzt ist natürlich so, wenn man sich lange nicht gesehen hat, dann hat man natürlich gern Sex miteinander. Jetzt hatte ich ein kleines Problem. Zum einen hatte ich ein Sexverbot auferlegt bekommen von der Hautärztin, von wegen 6 Wochen warten, es könnte auch eine Syphilis sein. Mhm. Und zum anderen hatte ich da jetzt diese komischen Symptome und das habe ich dann so erklärt, dass ich mich unter dem Sonnenstudio, wo ich oft hingehe, nicht verbrannt hätte. Mhm. Und die Ausrede hat zum Glück gezogen. Toi, toi, toi. 6 Wochen später war ich bei der Hautärztin nochmal und es war nichts. Und dann durftest du wieder. Glück gehabt, und du bist fest entschlossen, auch dieses dann jetzt geheim zu halten und ja, das muss geil sein, aber in der Vergangenheit nie wieder machen. Nie wieder. Also Frank, wir sagen... Ich rate an alle, wenn Sex und auch One-Night-Stands immer mit Gummi. Also ich für meinen Teil mache es sowieso gar nicht mehr, aber wenn, dann nur geschützt. Das ist ein schönes Wort zum Schluss. Danke Frank für deinen Anruf. Tschüss. Okay, ciao. Tschüss. So, meine lieben Leute, das war unsere Sendung über Sex, den man bereut. In der Technik war Annette Bastian. Morgen sind wir natürlich wieder da. Ich hoffe pünktlich, 1 Uhr Radio 1 live und wieder Fernsehen mit einer offenen Telefon-Talkshow. Und ich wünsche euch ganz einfach noch eine schöne Nacht und sage bis morgen. Bye bye.